Hallihallo. Am Wochenende fand in Bochum der Bundesparteitag 14.1 der Piratenpartei statt. Ich will jetzt hier heute gar nichts über irgendwelche GO-Schlachten oder irgendwelche Wahlen erzählen. Und selbst die roten Bademäntel und den imperialen Marsch, den werde ich heute mal so ein bisschen an der Seite liegen lassen. Übrigens würde mich interessieren, wie schnell das geht, dass YouTube das hochgeladene Video schon sperren wird, alleine weil da der imperiale Marsch geblasen wurde. Nein, er wurde ja geflötet. Aber weiter. Ziemlich zum Anfang konnte man schon sehen, dass in der Halle so eine Antifa-Fahne aufgehängt wurde, beziehungsweise die hing da, und eigentlich waren es sogar zwei Fahnen, die zu Antifa hingen, gehören, aber nun gut, die hingen nicht irgendwo, sondern direkt im Rücken derjenigen, die da Fragen stellen wollen, also ziemlich mittig in der Halle und nicht irgendwo, sondern jeder, der den Stream verfolgte und konnte sehen, wenn jemand eine Frage stellte, der hatte im Rücken eben diese Antifa-Fahne. Nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Fahne mit Genehmigung der Veranstaltungsleitung dort hängt. Auf einer Veranstaltung, die das höchste Organ der Partei ist, hängt also die Fahne einer durchaus zweifelhaften Gruppierung. Merkwürdig. Ja, aber die Antifa ist doch eine vollkommen homogene Gruppe und da gibt es solche und solche. Ja, hallo? Mit dem Aufhängen, später auch noch der Juppie-Fahne dazu, hat sich die Partei die Antifa komplett zu eigen gemacht und nicht nur die Guten auf der einen Seite und die Schlechten eben nicht, ja, sondern da hingen jetzt nicht nur die guten Antifas und so weiter. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass es hier um irgendeinen kleinen Stammtisch oder sowas geht, wo sowas hängt in Kleinkleckersdorf, sondern um das höchste Organ der Partei. Ja, aber wir wollten doch ein Zeichen gegen Recht setzen. Oh mein Gott, ey. Leute, wenn ihr einfach mal eure Lieblings-Google-Maschine angeworfen hättet, dann hättet ihr etliche deutlich bessere Ergebnisse gefunden, als eine Antifa-Fahne aufzuhängen. Also das Argument, das als Zeichen gegen Rechts zu nutzen, ist mal vollkommen ins Klo gegriffen. Letztlich wird sich die Piratenpartei nach diesem BPT bei jeder Veranstaltung, bei der Antifa-Fahnen gezeigt werden, vorwerfen lassen müssen, es handelt sich um eine verbundene Gruppierung. Aber vielleicht hat sie das ja gewollt. Das war meine Meinung.